kommt der Engel und zeigt mir das Haus. Warum ändern sich die Menschen nicht? Alle können die Warnung sehen. Warum öffnen sie nicht ihre Augen? Die Uhr tickt.